Es war einmal vor langer, langer Zeit, da kannten die Musikinstrumente einander noch nicht. Jede Familie lebte ganz für sich und wusste nichts von den anderen Instrumenten. Eines Tages aber entdeckten die kleinen Geigen ganz durch Zufall, dass sie ja gar nicht die einzigen Instrumente im Königreich der Musik waren. Ja, und das kam so. Die kleinen Geigen waren die jüngsten in der uralten Familie der Saiteninstrumente. Und wie das bei Jungen so ist, ihr Gesang war wunderschön anzuhören. Wie die Lerchen, so hell und hoch konnten sie singen. Ihre größeren Brüder aber, die Bratschen, hatten viel ernstere Stimmen. Die Eltern der Geigen und Bratschen waren die Celli, deren Klang den Stimmen von Menschen gleichen soll. Und dann war da noch die Großmutter Kontrabass. Beinahe hätte ich das alte Fräulein Harfe vergessen. Niemand konnte so schön wie sie den seufzenden Wind nachahmen. Oder das grollende Gewitter. Oder das Plätschern des Baches. Eines Abends liefen die kleinen Geigen aufgeregt zu ihrer Großmutter Kontrabass. »Rate mal, Großmutter«, riefen sie, »rate mal, was wir erlebt haben. Bei unserem Spaziergang haben wir auf der anderen Seite des Baches Instrumente gesehen, die wir noch gar nicht kennen. Und weißt du, Oma, sie machen wunderschöne Musik, aber denk dir, sie sind gar nicht aus Holz wie wir und sie haben auch keine Saiten. Sie sind aus glänzendem Metall und sehen aus wie altmodische Tabakspfeifen.« »Was redet ihr da?«, sagte Tante Harfe, die alles mit angehört hatte. »Ihr sagt, es gibt noch andere Instrumente, die nicht zu unserer ehrwürdigen Familie der Saiteninstrumente gehören? Ich muss sie kennenlernen. Holt sie herbei, so schnell ihr könnt.« Die kleinen Geigen führten einen Freudentanz auf. Und dann liefen sie so schnell sie konnten, um ihre neuen Freunde zu holen. So kam es, dass eines schönen Morgens die ganze Saxophonfamilie ihren Einzug bei den Saiteninstrumenten hielt. Einzelne Instrument blitzte und blinkte in der Sonne vor lauter Stolz, dass sie von ihren Verwandten so feierlich empfangen wurden. Die kleinen Geigen konnten natürlich nicht den Mund halten. Wie komisch sie aussehen, tuschelten sie, wirklich wie altmodische Tabakspfeifen. Die Familie Saxophon blieb vor dem Haus der Saiteninstrumente stehen. Und Großvater Saxophon begann, alle nacheinander vorzustellen. Ich habe die Ehre, der Großvater Bariton Saxophon zu sein. Ich bin auch, wie ihr seht, der Größte der Familie und ich meine, ich habe auch die tiefste Stimme. Das hier ist mein ältester Sohn, das Tenorsaxophon. Er da drüben mit der wärmsten Stimme in der Familie ist mein Jüngster, das Altsaxophon. Und dann möchte ich Ihnen noch mein Enkelkind vorstellen, das Sopransaxophon, das schwarze Schaf in der Familie. Bei uns heißt der Kleine einfach Sax. Wie lustig er aussieht, kicherten die Geigen, wie eine Mohrrübe. Ja, tatsächlich, riefen die Schellen. Man muss lachen, wenn man Sax hört, als wenn er ein Clown wäre, der Kleine. Da kamen dem armen Sax die Tränen. Wollt ihr damit sagen, dass ich nicht mit euch spielen darf? Aber nein doch, riefen die Geigen und schämten sich sehr. Wir mögen dich sehr gern. Wir werden auch nie wieder ohne dich spielen. Ehrenwort! Saxos Tränen verschwanden so schnell, wie sie gekommen waren. Und er lachte. Auch die Geigen vor Vergnügen und beklatschten ihren Freund Sax, der so schön lachen konnte. Großvater Bariton war stolz auf seinen Enkel und sein dicker Bauch glänzte vor Freude. Die Bratschen schunkelten, Tante Harfe ließ ihre Saiten spielen wie tausend Tautropfen im Sonnenschein. Selbst Großmutter Kontrabass tat alles, um mitzukommen. Die Bögen der Geigen sprangen auf den Saiten wie die Vögel auf den Telefondrähten, immer schneller und schneller. Standen um den kleinen Sax herum und feuerten ihn an. Noch höher, Sax, höher! Und der kleine Sax kletterte die Tonleiter so hoch hinauf, dass ihm schließlich passierte, was passieren musste. Ein Kikser. Alle schwiegen betroffen. Großvater Bariton durchbohrte Sax mit den Blicken. Es war furchtbar. Aber die Geigen ließen dem Alten keine Zeit, mit dem armen Sax zu schimpfen, der sich am liebsten in ein Mauseloch verkrochen hätte. Das war unsere Schuld, Großvater Bariton, riefen sie. Wir haben ihn ja dazu verführt. Wenn jemand bestraft werden muss, dann sind wir es. Nett von euch, dass ihr den kleinen Sax in Schutz nehmt, sagte Tante Harfe. Aber jetzt mal etwas anderes. Ich bin davon überzeugt, dass es in unserem Lande auch noch andere Instrumentenfamilien geben muss. Wir sollten uns aufmachen und sie suchen. Die Geigen trauten ihren Ohren nicht. Was? Wir verreisen und alle zusammen mit Sax? Ich glaube, dass dies unsere Pflicht ist, sagte Tante Harfe. Schnell war man sich einig und beide Familien zogen aus auf große Entdeckungsfahrt. Sie waren schon mehrere Tage unterwegs, als sie in einen großen Wald kamen. Plötzlich blieben sie alle wie angewurzelt stehen. Aus den Bäumen hörten sie ganz eigentümliche, sanfte, stille Klänge. Es war wie der Gesang der Wiesen, wenn sie in der warmen Sommersonne träumen. Flüsterte Tante Harfe, stört sie nicht. Wir wollen warten, bis es aufhört. Oh, wie ist das schön. Vergeblich versuchten die Geigen und Saxophone, die unbekannten Instrumente, die da oben im Blätterdach der Bäume versteckt waren, zu sehen. Dann aber hörte man nur noch das Gezwitscher der Vögel. In die Stille hinein wagte der kleine Sachs als erster, wenn auch schüchtern, zu rufen. Seid uns bitte nicht böse, wenn wir euch in eurer Unterhaltung stören. Aber wir sind auf der Reise, um unsere Verwandten zu finden. Bitte kommt doch mal herunter, damit wir euch kennenlernen. Kaum hatte Sachs gesprochen, da kam ein Triller vom Baum herab, wie ein springendes Eichhörnchen. Hallo, hier bin ich, der immer vergnügte Piccolo von der großen Familie der Holzinstrumente, richtiger der Flöten. Und dies ist meine Schwester, die große Flöte. Und das ist mein Bruder, Oboe. Das ist Mama, die Klarinette. Und hier mein Papa, Englisch Horn. Das ist Großmama, die Bassklarinette. Und zum Schluss unser Großpapa Fagott. Aber wo ist denn Großpapa? Hallo, Großpapa, Großpapa. Warum schreist du denn so, Piccolo? Du weißt doch, dass ich meinen Mittagsschlaf halte. Lass mich doch schlafen. Nein, nein, Großpapa, komm schnell. Hier sind neue Freunde, die mit uns spielen wollen. Komm schnell. Was? Neue Instrumente? Nicht möglich. Moment mal, Junge, ich komme schon. Wir sind die Familie der Saiteninstrumente, sagte da Tante Harfe. Und wir die Familie der Saxophone, sagte Sachs. Hättet ihr nicht Lust, mit uns auf Entdeckungsfahrt zu gehen? Die Familie der Flöten nimmt die Einladung mit dem größten Vergnügen an, erwiderte Großvater Fagott. Also gehen wir. Eins, zwei. Piccolo, mach keine Dummheiten. Na endlich. Also, eins, zwei. Und unsere drei Familien machten sich auf die Suche nach neuen Verwandten. Wohin gehen wir denn? Fragte Piccolo. Nicht so neugierig, kleiner Piccolo. Erst einmal gehen wir auf die andere Seite der Platte. In einer wunderschönen Mondscheinnacht, als alles fest schlief, wurden die kleinen Geigen und Sachs plötzlich von Piccolo aus dem Schlaf gerissen. Steht schnell auf, rief er. Dort unten auf der Straße spielt ein herrliches Instrument. Sie liefen alle hinunter und Piccolo fragte: Verzeihung, mein Fräulein, wer sind Sie? Ich bin die Gitarre, kleiner Piccolo, und ich spiele am liebsten des Nachts, wenn die Sterne am Himmel leuchten. Weißt du, dass du uns ein wenig ähnlich siehst? Sagten die Geigen. Mag sein, antwortete die Gitarre, aber ich bin viel größer als ihr und ich habe 6 Saiten, ihr aber habt nur 4. Willst du nicht auch mit uns weiterwandern? Fragte Piccolo. Oh nein, danke, noch nicht. Ihr seid sehr freundlich, aber ich liebe die Einsamkeit. Lasst mich noch ein bisschen allein, ich komme später nach. Also dann bis später, Fräulein Gitarre. Auf Wiedersehen und auf bald, antwortete die Gitarre, und sie spielte ihr Lied weiter und verschwand in der dunklen Nacht. Ein paar Tage später kamen die 3 Familien in ein Dorf. Piccolo und Sax marschierten voran und bliesen aus Leibeskräften. Da erblickten sie plötzlich ganz eigenartige Instrumente, die aus der Dorfschmiede kamen und ihnen den Weg versperrten. Wir sind, so sagte das größte dieser Instrumente, wir sind die Familie der Trommeln und der Schlaginstrumente. Man hat uns erzählt, dass ihr auf großer Fahrt seid, um neue Verwandte zu finden. Wir möchten uns gern anschließen, aber gestattet, ich bin die große Trommel. Passt mal auf, es lohnt sich mir zuzuhören. Dies hier ist meine Tochter, die kleine Trommel. Sie ist Spezialistin im Wirbeln. Au, au, meine Ohren, rief Tante Harfe dazwischen. Kinder, das ist ja entsetzlich. Kommt, lasst uns weitergehen. Aber seht doch noch meine Schwestern. Es sind Zwillinge, man nennt sie die Kesselpauken. Das sind ja richtige Gurkentöpfe, flüsterte Piccolo. Kinder, lasst uns schnell weg von hier, sonst platzen mir noch meine Trommelfelle, flehte Tante Harfe verzweifelt. Moment, Moment, erklärte die dicke Trommel gelassen. Ich hab noch mehr Kinder. Hier sind die Becken. Die sehen ja aus wie goldene Topfdeckel, kicherte Sax. Und ich, rief das Xylophon, ich möchte auch gern vorgestellt werden. Ruhe, Ruhe, rief die große Trommel. Immer einer nach dem anderen. Bravo, ganz richtig, meinten die Becken. Da haben wir's. Jetzt zanken sie sich schon, zitterte Tante Harfe. Was sollen wir nur machen? Keine Angst, erwiderte der Triangel. Gestatten Sie, dass ich mich auch vorstelle? Ich mache nicht so viel Lärm wie die anderen. Und außerdem erklinge ich nur, wenn's nötig ist. Hört mal. Mit mir ist es genauso, klimperte die Celesta schüchtern. Passt auf, wie sanft und weich ich klinge. Jetzt fangen sie schon wieder an, sich zu zanken, stöhnte Tante Harfe. Und tatsächlich, wieder ertönten die Becken. Zim, zim, zim. Die Trommeln folgten. Ra, ra, ra. Das Xylophon klimperte. Es war ein Riesenkrach. Man konnte sein eigenes Wort nicht verstehen. Wie Donnergepolter dröhnten die Pauken. Freunde, rief der Opa Fagott, bitte aufhören. Beruhigt euch doch. Ihr seid doch auch Musikinstrumente. Kommt, wir wollen lieber mit den anderen ziehen. Los, vorwärts, Marsch. Und so zogen die 4 Familien weiter durch das Land, viele Wochen lang, und verstanden sich prächtig. Familie Schlagzeug schlug den Takt. Opa Fagott fand, dass es an der Zeit wäre, nach Hause zurückzukehren, denn er war müde. Aber Piccolo und Sax bettelten, lass uns doch weitersuchen. Und die beiden Kleinsten hatten recht. Denn eines schönen Morgens, als alle Instrumente gerade bei der Morgenwäsche waren, sahen sie eine Fanfare um die Ecke kommen. Majestätisch glänzte sie in der Sonne. Sax stand mit offenem Munde wie angewurzelt da, als hätte er den Mann im Mond gesehen. Piccolo aber lief flink wie ein Wiesel zu der Fanfare und trillerte dabei wie eine Nachtigall. Kinder, da kommt die Familie der Blechinstrumente, rief die große Trommel. Endlich, endlich, schrie die kleine Trommel. Mit denen werden wir uns gut vertragen. Herrlich, klapperten die Becken. Solche Musik haben wir gern. Zim, zim, zim. Der Zug hielt an und die Trompeten kamen ihm mit ihren hellen und klaren Stimmen entgegen. Freudestrahlend folgten die Posaunen. Dahinter die Waldhörner. Und zu guter Letzt die dicke Tuba. Meine Herrschaften, sagte der Opa Fagott, wir sind glücklich, euch gefunden zu haben. Aber kaum hatte er die Neuankömmlinge begrüßt, da kam die Gitarre ganz außer Atem angerannt. Liebe Freunde, rief sie, denkt euch, ich habe eine große Neuigkeit. Ich habe noch ein wunderbares Instrument entdeckt. Es wohnt ganz nahe von hier. Ich habe sogar mit ihm gesprochen. Es möchte euch gern kennenlernen. Hurra, riefen alle Instrumente durcheinander. Und die ganze Gesellschaft machte sich auf den Weg. Angeführt von den Trompeten, die aus vollem Halse schmetterten. Während Piccolo und Sax vor Neugierde beinahe platzten. Endlich kamen sie zu einem sehr vornehmen, adligen Herrn, der sie feierlich und majestätisch empfing. Es war seine Hoheit der Konzertflügel. Im Anblick klopfte allen Instrumenten das Herz vor Ergriffenheit und alle starrten sie den Flügel an. Dann aber, ganz leise, kam die Familie der Saiteninstrumente näher. Auch die Holzinstrumente verloren ihre Scheu. Die Saxophone fanden ihre Sprache wieder. Die Schlaginstrumente wollten natürlich nicht zurückstehen. Und auch die Blechinstrumente gaben ihr Bestes. Das große Orchester war geboren. Mitten in der Schar der Instrumente feierten Piccolo und Sax den schönsten Tag ihres Lebens. Musik.